Beginn des 12. Jahrhunderts zeigt sich das Mittelalter in Europa von seiner düstersten Seite. Die Pest gehört ebenso zum Alltag der Menschen wie furchtbare Kriege und marodierende Ritter. Da erscheint die Gründung des Templerordens wie ein Mahnmal der Christlichkeit. Das rote Tatzenkreuz auf weißem Umhang ist Programm und die Rückeroberung des Heiligen Landes das Ziel. Heißer Staub, den die unruhig tänzelnden Pferde mit ihren Hufen aufwirbeln, liegt schwer in der flimmernden Mittagshitze. Aufmerksam richtet ein junger Ritter namens Hugo de Payen seinen Blick auf die beeindruckende Stadtmauer von Jerusalem. Vor zwei Tagen haben die Kreuzritter die Belagerungstürme gegen die Mauer vorgezogen. Heute soll sie endlich fallen. Seit 5 Wochen lagern die Kreuzritter bereits vor den Toren Jerusalems. Von den 300.000 bewaffneten Wallfahrern, die 3 Jahre zuvor mit dem Schlachtruf Gott will es aufgebrochen sind, hat nur 1/10 die Reise durch Wüste und Feindesland überlebt. Heute, am 15. Juli des Jahres 1099, wollen die Kreuzfahrer endlich für die ungeheuren Strapazen, die hinter ihnen liegen, entschädigt werden. Die Mordlust ist fast mit Händen zu greifen und der junge Hugo schaudert. Als Untermenschen und ungläubige Hunde hat der Papst die Einwohner Jerusalems bezeichnet und die Kreuzritter ausgeschickt, das Schicksal eben dieser Menschen endgültig zu besiegeln. Gegen Mittag senkt sich die hölzerne Fallbrücke eines der beiden Belagerungstürme auf die Stadtmauer Jerusalems nieder. Gleichzeitig werden Sturmleitern an die Mauern gelegt. Die Kreuzritter strömen in großen Scharen in die Stadt und es entbrennt ein Kampf Mann gegen Mann. Am frühen Nachmittag ist es um Jerusalem geschehen. Von mehreren Seiten gleichzeitig dringen die Eroberer in die heilige Stadt ein. Was nun geschieht, wird später zu den schwärzesten Stunden des Christentums gezählt werden. In diesem Moment jedoch und aus der Sicht der europäischen Kreuzritter ist es einer ihrer glanzvollsten Augenblicke. Der bekannte zeitgenössische Chronist Wilhelm von Tyros beschreibt, was an diesem Tag in Jerusalem stattfindet, mit folgenden Worten. Zur selben Stunde, in der unser Herr Jesus Christus zuließ, dass er für uns den Kreuzestod erlitt, flohen die Verteidiger von den Mauern der Stadt und die unsrigen folgten ihnen und trieben sie vor sich her, sie tötend und niedermetzelnd, bis zum Tempel Salomos, wo es ein solches Blutbad gab, dass die unsrigen bis zu den Knöcheln im Blut warteten. Nachdem die Unsrigen die Heiden endlich zu Boden geschlagen hatten, durcheilten sie die ganze Stadt und rafften Gold und Silber an sich und plünderten die Häuser. Dann, vor Freude weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren und entledigten sich ihm gegenüber ihrer Dankesschuld. Das Blutbad im Namen Christi dauerte einen halben Tag und eine Nacht. Die Juden werden in ihrer Synagoge hingemetzelt, die Sarazenen sterben in der Al-Aqsa-Moschee, in der sie Zuflucht gesucht haben. Die einzigen Überlebenden sind einige wenige Sarazenen, die sich in die Davidsburg gerettet haben und später gegen eine große Summe Goldes freies Geleit erhalten. Hugo de Payen, der gerade einmal 19 Jahre alt ist, muss mit ansehen, wie seine ritterlichen Gefährten wie von Sinnen dem Blutrausch verfallen und nicht eher ruhen, bis insgesamt 70.000 Menschen in Jerusalem niedergemetzelt sind. Sie, die sich die Ritter Christi nennen, triefen vom Scheitel bis zur Sohle vom Blut ihrer Feinde. So schockierend das Massaker auf Hugo de Payen wirkt, So sehr widert es ihn an, wie sich die adligen Christen nach der Schlacht aufführen. Jetzt, da die heilige Stadt nach Jahrhunderten muslimischer Herrschaft endlich wieder in Besitz der Christen ist, geben sich diese Siegestrunken einem lästerlichen, unverwerflichen Lebenswandel hin, den der gottesfürchtige de Payen zutiefst verabscheut. Auch der Klerus wird nach den Ereignissen in Jerusalem immer mehr gewahr, dass disziplinierte und loyale Männer nötig sind, um die Sicherheit der künftigen Pilger sowohl auf dem Weg in die heilige Stadt als auch vor Ort zu gewährleisten. Als Hugo de Payen nach Frankreich zurückkehrt, findet er dort das Verhältnis zwischen Kirche und Rittertum angespannt. Ganz im Gegensatz zu ihrer einstmals edlen Herkunft und Gesinnung machen die Ritter in dieser Zeit vor allem durch Raufereien, Plünderungen und Mädchenraub von sich reden. Um diesen Zuständen ein Ende zu bereiten, gründet der zutiefst gläubige Hugo de Payen gemeinsam mit seinem Onkel Hugo de Champagne im Jahre 1118 den Orden der Pauper Commiliton Christi Templique Salomonie, was so viel bedeutet wie die armen Ritter Christi und des salomonischen Tempels. Die sogenannten Mönchsritter sollen künftig der Kirche als Armee dienen und in den christlichen Gebieten für Zucht und Ordnung sorgen. Die Idee, die dem Orden der Tempelritter zugrunde liegt, ist in dieser Zeit als revolutionär zu bezeichnen. Immerhin sollen die Beschaulichkeit und Weltabgewandtheit des Mönchlebens mit dem rauen und blutigen Geschäft des Rittertums verbunden werden. Als die militärische Organisation der Kirche wollen die Tempelritter künftig christliche Werte nicht nur verteidigen, sondern sie auch leben. Tatkräftige Unterstützung bei der Durchsetzung seiner Ziele erhält Hugo de Payen von Bernard de Clairvaux, dem Gründer und Abt des Klosters von Clairvaux. Dieser verkörpert wie kein anderer die Ideale der Zisterzienser, die Machtstreben und Reichtum der Kirche kategorisch ablehnen und ein weltabgewandtes Leben als den Königsweg zur Erringung des Seelenheils betrachten. Die zentrale Aufgabe der Tempelritter besteht darin, die christlichen Pilger auf dem Weg nach Jerusalem vor Weglagerern und Angriffen zu schützen. Frei vom Streben nach Reichtum und geleitet von völliger Hingabe an Gott, sehen sie sich nur an die Regeln ihres Ordens gebunden. Das allgemeine Wappen der Tempelritter ist das Templerkreuz oder Tatzenkreuz in roter Farbe auf weißem Grund. Die Farbe Rot steht für das Blut, das die Templer im Heiligen Krieg zu opfern bereit sind. Weiß unterstreicht ihre reine und makellose Gesinnung. Das Kreuz symbolisiert die Macht des christlichen Kreuzes und die sich ausweitenden Tatzen den Mut der Tempelritter. Man wird im Kampf niemals aufgeben und eher sterben, als um Gnade zu bitten oder den Glauben zu verraten. Ihre Standarte, die stets im Wind flattert, wenn die Templer in den Kampf ziehen, nennen sie Bocan, ein Begriff, der sich von dem lateinischen Posco ableitet, was so viel bedeutet wie »Ich fordere zum Kampfe«. Doch sind die Motive der Templer tatsächlich so edel, wie sie scheinen? Schon bald werden Mutmaßungen laut, dass die Templer den Schutz der Christen in Jerusalem nur als Vorwand benutzten, um ihre eigentlichen persönlichen Ziele zu verfolgen. Sie sind auf der Suche nach Aufzeichnungen und geheimen Manuskripten aus der Zeit Moses und planen den Wiederaufbau des Tempels Salomons nach der Prophezeiung des Ezechiel. Auch wird vermutet, dass sie allein am Auffinden des Heiligen Grals und der Bundeslade interessiert sind. Ein wenig seltsam mag es tatsächlich erscheinen, dass die Templer bei der Gründung ihres Ordens geloben, in den ersten Jahren keine neuen Mitglieder aufzunehmen. Auch nehmen sie zunächst an keiner entscheidenden Schlacht teil, sondern konzentrieren sich ganz und gar auf unterschiedlichste archäologische Ausgrabungen und Forschungsprojekte. Thank you. Nach Gründung der Gemeinschaft in Europa macht sich Hugo de Payen erneut auf den Weg ins Morgenland, um die Anerkennung des Ordens durch die kirchlichen Autoritäten zu erreichen. Im Jahr 1118 findet eine offizielle Zeremonie zur Gründung des Ordens der Tempelritter in Jerusalem statt. Als schließlich auch die Kirche offiziell ihren Segen gibt, ist es den Templern möglich, neue Mitglieder zu werben und um Schenkungen für den Orden und die gute Sache zu bitten. Auf dem Konzil von Troyes im Jahre 1129, bei dem sich einige der höchsten Würdenträger der damaligen Zeit versammelt haben, wird der Templerorden schließlich offiziell anerkannt und die Personalunion von Mönch und Ritter erhält den Segen der Kirche. Durch die offizielle Bestätigung der Kirche erhalten die Templer zahlreiche neue Gönner, die den Orden mit umfangreichen finanziellen Mitteln und Schenkungen in Form von Wertgegenständen und Ländereien ausstatten. So entsteht im Laufe der Zeit ein immenses Vermögen, das sich durch die ausgezeichnete Verwaltung durch die Finanziers des Ordens stetig vergrößert. Hugo von Payen ist seit der Synode von Troyes der erste Großmeister der Templer. Er versteht es vortrefflich, Macht und Reichtum des Ordens zu mehren. Schon nach kurzer Zeit werden den Tempelrittern, die dem Herrn Armut, Keuschheit und Gehorsam gelobt haben, von Seiten der Kirche zahlreiche Privilegien zugebilligt. So sind die Templer beispielsweise von sämtlichen Steuern und Abgaben entbunden, dürfen aber selbst solche erheben. Außerdem wird ihnen das Recht gewährt, als unabhängige Geldverleiher tätig zu sein. Sie erhalten eine beispiellose Autonomie und sind der weltlichen und kirchlichen Gerichtsbarkeit enthoben. Die Oberhoheit des Papstes, dem sie auf dem Papier unterstehen, bleibt in Wirklichkeit reine Theorie. Sie werden die Bankiers des gesamten Vorderen Orients und der europäischen Königshäuser und fungieren als Vermittler zwischen Europa und der islamischen Welt. Von dem Regelwerk, das die Prinzipien des Templerordens beschreibt, existieren zwei Versionen, eine in Latein und eine in Französisch. Diesen Schriften zufolge orientiert sich der Orden der Templer ganz nach den strengen Regeln der älteren Glaubensgemeinschaft der Zisterzienser. Die Novizen müssen ein Gelübde ablegen, das ihnen unbedingten Gehorsam, Armut und Keuschheit abverlangt. In Friedenszeiten gleicht das Leben der Templer dem der einfachen Mönche. Um äußerlich erkennbar zu sein, tragen die Tempelritter einen weißen Mantel, auf dem das markante rote Tatzenkreuz prangt. Das Haar eines Tempelritters ist, wie bei den Zisterziensern, kurz geschoren. Die Hierarchie des Ordens der Templer ist streng gegliedert und unterscheidet zwischen drei Ständen: die kämpfende, die betende und die arbeitende Klasse. Die kämpfende Klasse ist noch einmal unterteilt in die eigentlichen Ritter, die sogenannten Chevaliers, und die dienenden Brüder, die als Sergeanten bezeichnet werden. Obwohl die Statuten des Ordens dem Templer jeden Besitz verbieten, entscheidet interessanterweise die Mitgift, die ein Bewerber mitbringt, über seinen Rang innerhalb des Ordens. Es sind daher meist junge Männer des Adelstandes, die die erforderlichen Mittel aufbringen können, um ein vollwertiger Ritter zu werden. Überhaupt spielen die Finanzen eine wesentliche Rolle im Orden der Templer. Eine Tatsache, die am Ende für den Untergang des Ordens von entscheidender Bedeutung sein wird. Selbst der Einfluss der jüdischen Geldverleiher oder der großen italienischen Handelshäuser auf die Wirtschaft ist, verglichen mit der Rolle der Templer, eher gering. Auf dem Höhepunkt seiner Macht kontrolliert der Orden der Templer einen Großteil des gesamteuropäischen Kapitals. Insbesondere durch das Kreditgeschäft wird der Templerorden stetig reicher. Gewaltige Summen werden an Adelshäuser in ganz Europa verliehen und mit ungeheuren Zinszahlungen zurückverlangt. Sowohl die englische als auch die französische Monarchie ist bald schon bei den Templern chronisch verschuldet. Heinrich III. Von England gerät eines Tages sogar derart in Bedrängnis, dass er sich gezwungen sieht, die Kronjuwelen bei den Templern zu verpfänden, die Königin Elena persönlich zum Ordenshaus nach Paris bringt. Bei den Unsummen, die die Templer bewegen, verwundert es nicht, dass sie es sind, die den bargeldlosen Zahlungsverkehr erfinden. Da man in unruhigen Zeiten lebt und Reisende stets mit Überfällen rechnen müssen, führen die Templer sogenannte Kreditbriefe ein, die man in den unterschiedlichen Residenzen des Ordens einlösen kann. Auch bieten sie ihre Ordenshäuser als Tresorvorrichtungen an, was zahlreiche europäische Herrscherhäuser dankbar nutzen. So dient beispielsweise das Pariser Ordenshaus nicht nur als Schatzkammer des gesamten Templerbesitzes, sondern ist gleichzeitig auch die Schatztruhe des Königs. Und da der Schatzmeister der Templer ebenfalls der Schatzmeister des Königs ist, unterstehen sämtliche finanziellen Mittel der französischen Monarchie in der Realität dem Orden der Templer. Doch während der wirtschaftliche Einfluss des Ordens in Europa stetig wächst, wendet sich das Kriegsglück immer mehr gegen die christlichen Ritter. Zentraler Dreh- und Angelpunkt der religiösen Aufgaben des Templerordens ist die Verteidigung der heiligen Stadt Jerusalem. Neben der christlichen Kirche beanspruchen mit den Moslems und den Juden gleich drei Weltreligionen diese Stadt als Mittelpunkt ihres Glaubens. Die ständigen Kämpfe und Auseinandersetzungen um diesen Ort führen zu insgesamt 7 Kreuzzügen, bei denen die Tempelritter federführend sind. Möglicherweise sind die Templer durch ihre anfänglichen Erfolge zu leichtsinnig oder nachlässig geworden. Fest steht, dass gegen Ende des 13. Jahrhunderts, etwa 150 Jahre nach der Gründung des Ordens, abgesehen von Jerusalem auch der größte Teil aller weiteren ehemaligen Festungen im Morgenland verloren sind. Geschlagen ziehen sich die Templer in ihr neues Hauptquartier auf Zypern zurück, wo sie im Jahre 1293 Jacques de Molay zum neuen Großmeister des Ordens wählen. Noch ahnen die christlichen Ritter nicht, dass er der letzte Träger dieses Ranges sein wird und auch nicht, welch grausames Schicksal ihnen allen bevorsteht. Verantwortlich für das Ende der Templer zeichnet in erster Linie König Philipp IV. Von Frankreich, der auch Philipp der Schöne genannt wird. Er ist ein ebenso frommer wie machtbesessener Monarch. Doch finanziell ist er vollständig von den Templern abhängig, denn er und mit ihm der gesamte französische Adel schuldet ihnen sehr viel Geld. Bereits in der Vergangenheit ist der an chronischem Geldmangel leidende Monarch gegen die lombardischen Bankiers und gegen die Juden vorgegangen, um seine Kassen zu füllen. Der Neid auf die unermesslichen Reichtümer der Templer ist groß und der Plan, sich ihr Vermögen anzueignen, wächst von Tag zu Tag. Ein weiterer Grund für Philipps Hass auf die Templer besteht in ihrer ungeheuren Macht, die sie als eigener Staat im Staat unter dem Schutz des Papstes genießen. Die Tempelritter sind die einzigen Menschen, über die er nicht bestimmen kann. Und als wäre dies nicht schon Demütigung genug, wird sein Wunsch, als Ehrenmitglied in den Orden aufgenommen zu werden, von den Templern schlichtweg abgelehnt. Ebenso erging es vor ihm bereits Richard Löwenherz von England, der dem Orden zwar zutiefst verbunden war und mit den Tempelrittern in den Kampf zog, jedoch nie als offizielles Mitglied aufgenommen werden konnte, da er dafür das Mönchsgelübde hätte ablegen müssen. Doch um an die Templer heranzukommen, braucht König Philipp die Unterstützung des Papstes. Dies ist in jener Zeit Bonifaz VIII., mit dem Philipp in ständigem Streit liegt. Als der Streit eskaliert und Bonifaz sich anschickt, den französischen König zu exkommunizieren, lässt Philipp ihn durch seinen Kanzler Wilhelm Nogaret im September 1303 in Anagni überfallen und gefangen nehmen. Schon kurze Zeit später stirbt Papst Bonifaz und der Weg ist frei für den von Philipp favorisierten Nachfolger mit Namen Bertrand de Gaulle, der als Papst Clemens V. schließlich durch den Einfluss von Philipp dem Schönen in das höchste Amt der christlichen Kirche gewählt wird. Auch Philipps Kanzler Nogaret wird angetrieben von persönlichem Hass gegen die Templer. Sie waren es, die seinen Großvater einst als Ketzer entlarvt und der Inquisition ausgeliefert hatten. Nogaret ist ein ausgezeichneter Jurist und versteht es glänzend, als Staatsanwalt zum richtigen Zeitpunkt wichtige Zeugen wie aus dem Nichts hervorzuzaubern. Wenn Philipp erst den von ihm installierten Papst zur Anklageerhebung gegen die Templer gebracht hat, wird Nogaret die Führung des Prozesses übernehmen. Die Wahl Clemens V. zu Beginn des 14. Jahrhunderts muss wohl als folgenschwerste der gesamten Papstgeschichte bezeichnet werden, denn der neue Papst verlegt zunächst einmal seine Residenz von Rom nach Avignon. Hier ist er nicht nur in der Nähe von König Philipp, er erweist sich auch als gefügiges Werkzeug in den Händen des französischen Monarchen. Unter den von Clemens neu ernannten Kardinälen befinden sich 9 Franzosen und ein Engländer. Philipp zögert indes keine Sekunde, seinen Einfluss auf den neuen Papst auch zu nutzen. Als erstes fordert er von Clemens, dass dessen verstorbener Vorgänger Bonifaz VIII. Der Ketzerei angeklagt werde. Nur widerwillig gibt Clemens der Forderung des Königs nach und es werden einige Zeugen gehört. Doch der Schaden, der dem Ruf des Heiligen Stuhls droht, ist groß und Clemens versucht verzweifelt, König Philipp zum Einstellen des Prozesses zu bewegen. Und hier wittert der Monarch seine Chance. Er erklärt sich bereit, auf den Ketzerprozess gegen Papst Bonifaz zu verzichten, wenn Clemens seinerseits einwilligt, den Orden der Templer aufzuheben und das gesamte Vermögen der Gemeinschaft der französischen Krone zu überlassen. Um die Ehre des Heiligen Stuhls zu retten, willigt Clemens schließlich ein. Mit diesem Handel besiegeln König Philipp und Papst Clemens das Schicksal der Tempelritter. In der Folge wird der mächtigste Orden in der Geschichte der christlichen Kirche dem Neid und der aus Geldnot entspringenden Gier eines einzigen Mannes zum Opfer fallen. Im Morgengrauen des 13. Oktober 1307 beginnt die erbarmungslose Verfolgung sämtlicher Mitglieder des Ordens der Tempelritter. Dieser für die Templer so folgenreiche Tag ist ein Freitag. Und seither gilt jeder Freitag der 13. als unheilbringender Tag. Versiegeltes Schreiben des Königs geht an all seine Seneschalle, die Befehl erhalten, das Siegel zu einer festgesetzten Stunde zu brechen und die darin festgelegten Verhaftungsbefehle umgehend auszuführen. Allein in Frankreich werden etwa 15.000 Templer festgenommen. Unter Anwendung harter Folter werden die Gefangenen verhört, denn es gilt nun, die Anklage zu untermauern, unter deren Vorwand man den Orden zerschlagen will. Sie lautet Ketzerei. Bereits im Vorfeld der Massenverhaftung der Templer kursieren unterschiedliche Gerüchte über den Orden. Nicht selten werden die Templer des Hochmuts beschuldigt, obwohl sie doch eigentlich in Demut leben sollten. Außerdem lautet ein Sprichwort dieser Zeit: Saufen wie die Templer, was auch nicht zu den eigentlichen Ordensregeln passen mag. Jacques de Molay, der letzte Großmeister des Templerordens, ist es schließlich selbst, der den Papst darum bittet, ein Untersuchungsverfahren einzuleiten, um die Gerüchte und Verleumdungen aus der Welt zu schaffen. Clemens kommt diesem Wunsch nach und eröffnet bereits am 24. August des Jahres 1307 ein Verfahren gegen den Orden der Tempelritter. Man sollte meinen, die Templer seien dadurch gewarnt. Doch mit dem, was noch kommen wird, haben sie nicht gerechnet. Bei der Verhaftung deutet jedoch einiges auch darauf hin, dass die Templer nicht ganz unwissend waren. Der Großmeister Jacques de Molay hat vorsorglich alle wichtigen Bücher und Dokumente des Ordens verbrennen lassen. Außerdem tauchen stellenweise Rundschreiben auf, die an alle Templer in Frankreich gerichtet sind und diese auffordern, keinerlei Informationen über den Orden an Dritte weiterzugeben. Ob die Templer gewarnt waren oder nicht, ist nicht eindeutig belegt. Fest steht hingegen, dass es vielen von ihnen gelingt, der Verhaftung zu entgehen und an sichere Orte zu fliehen. Die anderen leisten bei ihrer Inhaftierung keinen Widerstand, obwohl dies ihr gutes Recht wäre, denn offiziell haben die Schergen des Königs kein Recht, Hand an die Templer zu legen. Und auch sonst wäre es für die Templer eigentlich ein leichtes, sich gegen die Verhaftung zu wehren, denn immerhin verkörpern sie die stärkste militärische Macht des Landes. Eine vergleichsweise lächerliche Zahl von rund 300 königlichen Polizisten verhaftet etwa 15.000 militärisch ausgebildete Tempelritter, ohne dass diese auch nur die geringste Gegenwehr leisten. Der Grund dafür kann nur der sein, dass die Templer so fest von ihrer Unschuld und der Gerechtigkeit der Kirche überzeugt sind, dass sie keinesfalls mit dem schlimmen Ende rechnen, das ihnen bevorsteht. Während der Verhöre, bei denen die Mitglieder des Templerordens unglaubliche Folter ertragen müssen, werden die härtesten Anschuldigungen erhoben, die die Rechtsprechung in dieser Zeit kennt. Verleugnung Christi, Missachtung der Sakramente, obszöne Praktiken und Homosexualität, Absolution durch Laien, Habgier und die Verehrung eines satanischen Götzenbildes mit Namen Baphomet. Da die Verhaftungen im Namen der Heiligen Inquisition vorgenommen wurden, hätte eigentlich der zuständige kirchliche Inquisitor in Frankreich, Wilhelm Imbert, zugegen sein müssen. Und dies gilt auch für die Verhöre. Doch der Kanzler und Gehilfe des Königs, Nogaret, zieht es vor, die Untersuchungen und Verhöre selbst durchzuführen und seine Opfer erst danach den kirchlichen Richtern zu übergeben. Auch hier zeigt sich, wie sehr Papst Bonifaz Philipp dem Schönen hörig ist. Als Ironie des Schicksals führt Nogaret seine Untersuchungen im Ordenshaus der Templer in Paris durch. Die Festung entpuppt sich als hervorragend für seine Zwecke geeignetes Wirkungsfeld. Die einstigen Würdenträger der christlichen Kirche werden hier wie Tiere in strengster Einzelhaft gehalten und durch grausame Folter zu ungeheuerlichen Geständnissen gezwungen. Jene unter den Templern, die ein Geständnis ablegen, erhalten die Freiheit und darüber hinaus eine Pension. Den Rest ihres Lebens müssen sie im Kloster verbringen. Wer sich jedoch bis zuletzt weigert, seine Untaten zu gestehen, wird schließlich zu Tode gefoltert. 10 Tage nach der Massenverhaftung wird auch Jacques de Molay in Paris verhört. Dieser besonderen Aufgabe widmet sich Nogaret persönlich. Er unterrichtet den Gefangenen darüber, dass die Mehrzahl der Tempelritter bereits gestanden und um Verzeihung gebeten habe. Auch die Würdenträger seien geständig gewesen und man habe ihnen alles verziehen. Nun, so teilt Nogaret dem Großmeister mit, liege es ganz bei ihm, Jacques de Molay, diesen unwürdigen Untersuchungen gegen den Orden ein Ende zu bereiten. Schließlich ist es die Aussage eines Knappen, der Jacques de Molay gedient hat, die den Großmeister dazu bewegt, seine Schuld zu gestehen. Darüber hinaus verfasst er ein Schreiben, in dem er alle Ordensbrüder auffordert, nichts als die reine Wahrheit zu sagen und zu gestehen. Sein eigenes Geständnis widerruft Jacques de Molay indes nur kurze Zeit später und wählt damit den sicheren Tod auf dem Scheiterhaufen. Im Jahre 1312 wird der Orden der Tempelritter offiziell von Papst Clemens V. aufgelöst. Ein tatsächlicher Beweis für die Schuld der Templer, außer den unter Folter erzwungenen Geständnissen, existiert nicht. Jacques de Molay und einige weitere Würdenträger des Ordens enden auf dem Scheiterhaufen. Doch bevor die Flammen ihn verzehren, stößt Jacques de Molay einen Fluch aus gegen die beiden Männer, denen er sein Schicksal verdankt. Dich, Papst Clemens, lade ich in einem Monat vor das göttliche Gericht. Dich, König Philipp, in einem Jahr, soll er seinen Peinigern zugerufen haben. Und tatsächlich stirbt Philipp der Schöne von Frankreich noch im November desselben Jahres 1314 und Papst Bonifaz genau 13 Monate später nach der Hinrichtung von Jacques de Molay. Auch der Plan von König Philipp, das riesige Vermögen der Templer einzuziehen, geht nicht auf. Denn der Schatz, der der eigentliche Grund seiner Fehde gegen den Orden war, ist spurlos verschwunden und mit ihm ein Großteil der Bücher und Aufzeichnungen der Tempelritter. Dass die Templer doch gewarnt waren, gilt heute als sicher. Warum sie sich wie Schafe zur Schlachtbank führen ließen und wohin ihre ungeheuren Reichtümer geflossen sind, bleibt indes ein weitgehend ungelöstes Rätsel, um das sich die unterschiedlichsten Spekulationen ranken. Fest steht, dass es zahlreichen Mitgliedern des Ordens gelingt, ihrer Verhaftung zu entgehen. Und es wird vermutet, dass nicht wenige von ihnen nach Schottland entkommen konnten. Denn Schottland liegt nicht nur in sicherer Entfernung zu Europa. Hier ist vor allem die päpstliche Bull noch nicht verkündet, so dass die schottischen Ordenshäuser der Templer zunächst als sichere Zuflucht angesehen werden können. In Schottland wiederum ist man zu dieser Zeit in anhaltende Kämpfe mit dem benachbarten England verwickelt. Und die schottische Armee kann die militärische Unterstützung der Templer nur allzu gut gebrauchen. Aus diesem Grund werden die Flüchtigen von der gesamten führenden Klasse in Schottland unterstützt. Insbesondere durch die Hilfe der Freimaurer gelingt es, die Templer schnell in die Gesellschaft zu integrieren. Schon früh gab es innerhalb der Struktur des Templerordens Maurer und Steinmetze, die auch die Gesellen der Freiheit genannt wurden. Auf den Gräbern vieler Templer finden sich außerdem mit Winkelmaß, Lot und Hammer die Insignien der Freimaurer. Dass die Tempelritter tatsächlich in großer Zahl in Schottland untergeschlüpft sind, wo sie vor allem im Johanniterorden Zuflucht finden, ist zwar umstritten, doch es wird auch von zwei Begebenheiten berichtet, bei denen die im Untergrund verschwundenen Ritter plötzlich wieder auftauchen. Die erste ist die Schlacht von Bannockburn im Jahre 1314. Gerade einmal 3 Monate nachdem Jacques de Molay auf dem Scheiterhaufen gestorben ist, findet ein Gefecht zwischen schottischen Truppen und dem feindlichen England statt. Im Kampf um die Unabhängigkeit führt der selbsternannte schottische König insgesamt 6000 Landsleute in die Schlacht gegen 20.000 Engländer. Als sich dieser ungleiche und von vornherein aussichtslose Kampf auf dem Höhepunkt befindet, wirft sich plötzlich, wie aus dem Nichts, eine Reservekompanie der Schotten in die Schlacht, stürmt auf den Feind los, attackiert deren Bogenschützen und treibt die englischen Ritter in die Flucht. Einige der völlig überrumpelten Engländer, die entsetzt die Flucht ergreifen, berichten später, auf dem Banner der geheimnisvollen Schottentruppen den schwarz-weißen Bogen der Templer erkannt zu haben. So geheimnisvoll sie in der Schlacht auftauchte, so spurlos verschwand die Geisterkavallerie der Schotten danach. Erst mehr als 300 Jahre später gibt es einen weiteren Hinweis, dass sie im Untergrund fortbestanden hat. Es ist das Jahr 1689, als sich Iren und Schotten gemeinsam gegen die Oranier, das neue Herrschergeschlecht in Großbritannien, erheben. Der Anführer der Rebellen lässt im Kampf sein Leben. Als man seinen Leichnam entkleidet, entdecken die Engländer an seinem Körper ein Templerkreuz. Eine interessante Rolle in der schottischen Geschichte des Ordens spielt auch die Roslin Chapel in Midlothian bei Edinburgh. Sie zählt zu den großartigsten Werken der Steinmetzkunst und zu den ungewöhnlichsten christlichen Bauwerken überhaupt. Es ist ein gewisser William St. Clair, der die Kapelle im Jahre 1446 entwirft und ihren Bau in Auftrag gibt. In diesem Bauwerk finden sich zahlreiche, in Stein gehauene Darstellungen aus der schottischen Geschichte und Mythologie. So kann man hier beispielsweise den Erbauer der Kapelle, William St. Clair, persönlich bewundern, wie er das Herz von Robert Bruce in Händen hält, dem schottischen Nationalhelden, der besser bekannt ist unter dem Namen Braveheart. Steigt man in die Krypta der Roslyn Chapel hinab, findet man hier, in der dunklen Stille, die Gräber einiger der nach Schottland geflohenen Ritter des Templerordens. Wahrscheinlich wurden die sterblichen Überreste von dem nur 11 Kilometer entfernten ehemaligen Templerstützpunkt Ballantrodock, der heute schlicht Tempel heißt, hierher überführt. Warum die Gräber der Templer in die Roslyn Chapel verlegt wurden, ist ebenso ungeklärt wie die Frage, warum auf dem Grabstein von William St. Clair, der ebenfalls hier in der Krypta ruht, in großen Lettern die Worte Knight Templar, Tempelritter, prangen. Dass das Erbe der Templer über die Jahrhunderte bewahrt wurde, und zwar vor allem innerhalb der schottischen Familien und Clans, wie zum Beispiel den Stuarts, den Settons oder den St. Clairs, die sich heute Sinclair nennen, ist nüchtern betrachtet reine Spekulation. Auch die Verbindung zu den Freimaurern kann vom heutigen Standpunkt aus weder bewiesen noch bestritten werden. Auch um den Verbleib des sagenhaften Schatzes der Templer, in dessen Besitz König Philipp von Frankreich trotz all seiner Bemühungen nicht gelangen konnte, ranken sich zahlreiche Legenden. Gleich mehrere Mitglieder des Templerordens legen schriftlich Zeugnis ab, dass in jener Nacht des für ihre Kameraden so verhängnisvollen Freitag, dem 13., ein Großteil des Goldes der Templer mit 3 Karren aus dem Pariser Tempelbezirk fortgeschafft wird. Die Karren fahren Richtung Meer, wo 18 Schiffe der Templerflotte warten, um den Schatz aufzunehmen und außer Landes in Sicherheit zu bringen. Dass der Schatz tatsächlich sein Ziel erreicht, ist unwahrscheinlich, denn die Straßensperren des Königs hindern die Templer an der Durchführung ihres Plans. Doch auch den Polizeikräften König Philipps kann das Gold nicht in die Hände gefallen sein, denn der Monarch hätte diesen Erfolg in jedem Fall öffentlich gemacht. Wo ist der Schatz also geblieben? Auf der Suche nach einer Antwort fällt eine offensichtliche Ungereimtheit ins Auge. Warum werden ganze 18 Schiffe bereitgestellt, um die Ladung von lächerlichen 3 Wagen aufzunehmen? Handelt es sich bei dem Begriff der 3 Wagen um einen Code? Bei genauerem Hinsehen stößt man auf den Ort Gisors in Frankreich, wo die Templer über eine Burg verfügen, die auch die Burg der 3 Wagen genannt wird. Denn hier stehen einmal im Jahr am Nachthimmel der große und der kleine Wagen über der Burg, während gleichzeitig der Wagen der Meere genau gegenüber am unsichtbaren Teil des Himmels zu sehen ist. Als die Templer, die mit dem Schatz von Paris an die Küste unterwegs sind, mitten in der Nacht erkennen, dass sie es nicht bis zu ihren Schiffen schaffen werden, verstecken sie den Inhalt der 3 Wagen stattdessen in Gisors, das an der alten Römerstraße von Paris nach Ue liegt. Und damit das Wissen über den Verbleib des Schatzes nicht verloren geht, verschlüsseln die Ritter den Namen des geheimen Ortes. fast genau 600 Jahre später lauscht ein gewisser Roger Lhomois, der hier in Gisors geboren ist, fasziniert den Sagen und Legenden um den verschwundenen Schatz der Tempelritter. Wie besessen forscht er jedem Detail über dessen Verbleib nach und lässt sich schließlich sogar als Führer und Gärtner für die Burg anstellen. Im Jahre 1944 beginnt Lhomois dort mit den ersten heimlichen Grabungen und entdeckt zwei Jahre später tatsächlich in 16 Metern Tiefe eine romanische Kapelle, die am Ende eines 13 Meter langen Querstollens liegt. In der Kapelle befinden sich 19 Steinsarkophage und 30 Thronen aus kostbarem Metall. Sofort meldet Lhomois seinen ungeheuren Fund den Behörden. Doch nun geschieht etwas äußerst Seltsames. Es findet sich niemand, der bereit wäre, die Geschichte nachzuprüfen und den Fund Lhomois zu untersuchen. Nicht einer wagt es, die äußerst engen und hochgradig einsturzgefährdeten unterirdischen Gänge zu betreten. Schließlich sorgt der Bürgermeister von Gisors sogar dafür, dass der Stollen wieder zugeschüttet wird. Dies lässt er nicht etwa von seinen eigenen Leuten, sondern von einem Trupp deutscher Kriegsgefangener erledigen. Will er damit vermeiden, dass sich im Ort weitere Gerüchte verbreiten? Erst 16 Jahre später erhält der von diesen Ereignissen schwer enttäuschte Lhomois erneut die Genehmigung zu graben. Zwar findet er die Kapelle schnell wieder, doch nun ist sie leer. Im Jahre 1964 wird die Burg schließlich vom französischen Militär zum Sperrgebiet erklärt. Was die Armee dort sucht oder gar findet, ist bis heute nicht bekannt. Fest steht, dass so mancher Historiker, der dem Geheimnis um die Burg von Gisors auf den Grund gehen wollte, immer wieder auf seltsame Weise bei seiner Arbeit behindert wird. Auch verschwinden plötzlich hilfreiche Dokumente über die Burganlage auf unerklärliche Weise aus den öffentlichen Bibliotheken und Archiven und es fehlen in so manchem Buch gerade jene Seiten, die sich mit diesem Thema befassen. Eine weitere Legende, die sich um die Tempelritter rankt, ist die Vermutung, die europäische Architektur habe dem Orden mit der gotischen Bauweise eine Stilrichtung zu verdanken, die urplötzlich vollständig entwickelt und perfekt im Abendland auftaucht. Erkennbar an den Rippenbögen als zentralem neuen Stilelement tritt diese neue Bauweise erstmals um 1130 im nordöstlichen Frankreich in Erscheinung, und zwar in der Gegend, aus der sämtliche Gründungsmitglieder des Ordens der Tempelritter stammen. Den neuen, himmelwärts strebenden Kathedralen der Gotik liegen neue Erkenntnisse in der Statik zugrunde, und ihre Bauweise taucht just in dem Moment in Europa auf, als die Gründungsmitglieder des Templerordens zum Konzil von Troyes aus dem Orient angereist sind. Die Bauweise der Gotik birgt jedoch nicht nur eine neue Technik. Sie bringt gleichzeitig auch eine ans mystisch grenzende Hinwendung zu Gott zum Ausdruck, die den Templern durchaus eigen ist. Zwei Voraussetzungen müssen gegeben sein, um die Legende zu stützen. Zum einen bedarf es unglaublicher finanzieller Mittel, um die aufwendigen Bauten durchzuführen, und über solche verfügen die Templer zweifellos. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, woher das Wissen um die Baukunst rührt. Und hier besagt die Legende, dass die Templer ihr Wissen aus dem Orient mitbrachten, wo sie es von den alten Baumeistern der Römerzeit, die ihre Kenntnisse von Generation zu Generation überliefern, erworben haben. Und doch beschäftigt die Frage, ob die Templer bis heute überlebt haben, immer noch zahlreiche Forscher und Anhänger des Ordens. Fest steht, dass der Mythos, der sich um den Orden der armen Ritter rankt, niemals verblasst ist. Die Theorien reichen bis nach Übersee, wo die Tempelritter angeblich bereits 100 Jahre vor Christoph Kolumbus gelandet sein sollen. Die Vermutung, dass sich die Templer tatsächlich als Erste auf die Suche nach der neuen Welt gemacht haben, liegt nah. Denn jene von ihnen, die vor der Verhaftung nach Schottland geflüchtet sind, müssen bald feststellen, dass sie hier längst noch nicht in Sicherheit sind. Der Feind ist viel zu nah. Und so segeln zahlreiche Templer gen Westen, auf der Suche nach einem Ort, an dem sie vor dem Zugriff des Papstes sicher sind. Für diese Theorie spricht auch, dass die Templer nicht nur in Finanzfragen und Architektur die Meister ihrer Zeit sind. Sie verstehen sich darüber hinaus exzellent auf die Seefahrt und verfügen über ein unerreichtes Spezialistenwissen auf dem Gebiet der Nautik. In einer ihrer ehemaligen Großfestungen verfügten sie dereinst über einen eigenen Hafen und eine eigene Werft. Doch selbst wenn die Templer Nordamerika entdeckt und dort Kolonien gegründet haben sollten, sie konnten nicht überleben, denn ihr Gelübde verbot es ihnen, selbst für Nachwuchs zu sorgen. Und neue Rekruten waren aus Europa nicht so schnell herbeizuschaffen. So wundert es also nicht, dass sich sowohl im Norden als auch im Süden Amerikas zwar Indizien finden, die auf Kolonien der Templer schließen lassen. Jedoch hat keine dieser Kolonien die Zeit überdauert. Nach wie vor steht der Orden der Tempelritter im Mittelpunkt vieler Spekulationen, Theorien und Mythen. Unzählige Bücher wurden über die Templer geschrieben, die teilweise zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen. Ob der Orden einer willkürlichen Justiz zum Opfer fiel oder seinen Untergang selbst herbeigeführt hat, wird wohl nie wirklich geklärt werden. Ebenso wenig kann man mit Sicherheit behaupten, dass die Spekulationen über das Fortbestehen der Templer in Schottland oder ihr geheimes Erbe in der Freimaurerei völlig aus der Luft gegriffen sind. Tatsächlich ist der Templerorden in historischen Dimensionen betrachtet nichts weiter als eine kleine Fußnote. Nur knapp 200 Jahre seiner Existenz sind historisch belegt und weder die Kreuzzüge noch die weiteren Unternehmungen der Tempelritter haben nachhaltig auf die Geschichte der Menschheit eingewirkt. Auch ist kaum etwas Greifbares von den Templern übrig geblieben, ihre Tempel und Burgen liegen in Trümmern, während beispielsweise jene des Johanniterordens bis heute auch im Morgenland noch bestehen. Allein ihre Gräber sind hier und da noch zu finden und der Name Tempel oder Tempelhof weist an vereinzelten Stellen darauf hin, dass es sie gegeben hat. Doch wenn auch die Tempelritter keine große Geschichte geschrieben haben, so haben sie uns doch zahlreiche Geschichten gegeben. Ob es der hohe Anspruch der Ordensgründer, die Wunschvorstellung von einem heiligen Krieger oder der ungleiche Kampf zwischen König Philipp von Frankreich und Jacques de Molay ist. All diese Geschichten und Episoden zeugen von einer bewegenden und sehr menschlichen Tragödie. Ob tatsächlich Teile des Ordens der Tempelritter bis heute überlebt haben, ist hingegen eine Frage, die man sich nach Belieben beantworten kann. Denn Beweise, die dafür oder dagegen sprechen, gibt es nicht. Es zählt allein die Tatsache, dass es möglich wäre. Und solange die Legenden und Indizien nicht den historisch belegten Fakten widersprechen, bleibt es uns selbst überlassen, ob wir ihnen Glauben schenken wollen oder nicht. Und solange es Menschen gibt, die daran glauben wollen, lebt der Mythos vom Orden der armen Ritter Christi weiter.